Es war einmal eine kleine himmelblau-rot-schwarz-gelbe Eisenbahn. Sie wohnte mitten im Spielzeugland. Friedlich stand sie auf der Wiese, und die Sonnenblumen, Tulpen und Vergissmeinnichtblumen nickten ihr im Sommer wie im Winter freundlich zu. Ringsum spielten Puppen, klapperten Holzhunde, dudelten Spieluhren, drehten sich Brummkreisel, stelzte der lackierte Hahn und hubten die gelben Plasteautos. Kleine Stoffkatzen spielten Versteck und kletterten bis in den schwarzen Lokomotivenschornstein. »Wann fahren wir ab?«, fragten sie immer wieder. Traurig schwieg die Spielzeugbahn. »Wie soll ich fahren?«, dachte sie. »Wer kann Lokführer sein? Vielleicht eine Katze? Sie würde bestimmt in den Milchbach lenken. Oder ein Hahn? Dann kämen wir im Hühnerstall an. Etwa ein Baby, das immer zu Mama ruft? Da müsste ich dauernd anhalten.« Eines Tages geschieht etwas. Ein kleiner gelber Teddybär geht auf die Lokomotive zu. Unter dem Arm trägt er den großen Lokomotivenaufziehschlüssel. »Guten Tag«, sagt er. »Guten Tag, kleine Eisenbahn. Wollen wir verreisen? Sei ganz ruhig. Ich bin Bummi und mit Spielzeugeisenbahn weiß ich Bescheid.« Natürlich will die Bahn verreisen. Sie zischt ungeduldig. Bummi holt die Fahrgäste herbei. In den ersten Wagen setzt er die hübschen Puppen. Gleich dahinter wartet der Babywagen auf einen Fahrgast. Bummi schaut sich um. Auf der Wiese strampelt ein Wickelkind. »Mama, Mama«, ruft es. »Du kommst zu einer Puppenmama«, verspricht Bummi. Im dritten Wagen dürfen die Hunde fahren, im vierten die Hühner. Die nächsten Reisenden sind die Plasteautos. Das Pferdchen springt auf sein Fahrgestell. Bauklötzer nehmen sie auch mit. Bummi schleppt einen Arm voll herbei und noch einen und noch einmal. Der Wagen ist gefüllt. Wer aber wird im flachen Körbchenwagen fahren? Miau, miau. Aha, schon haben sich die Reisenden eingefunden. Bummi holt noch eine winzige Ziehentenfamilie vom Spielzeugteich und kettelt sie an den letzten Wagen. »Wohin fahren wir?«, fragen die Fahrgäste, als Bummi die Lokomotive aufzieht. »Zu den Kindern«, erklärt er. »Oh, zu den Kindern«, sagen alle andächtig und schauen still aus dem Fenster. »Wie sind die Kinder?«, fragt ein kleiner Hund. »Sie sollen so aussehen wie wir«, wissen die Puppen. »Aber sie sind böse«, kräht der Hahn, »böse, böse.« Und er könnte es wissen, denn einmal hat er sie von der Turmspitze aus gesehen. »Böse, böse, böse«, flüstert und gagelt, miaut und bellt es durcheinander. »Die Kinder werden uns so lange kämmen, bis uns die Haare ausfallen«, weinen die hübschen Puppen. »Ich werde kein Fläschchen bekommen«, jammert das Baby. »Uns reißen sie die Ohren ab«, stöhnen die Hunde. »Auf meinen Rücken klettern sie mit schmutzigen Schuhen«, klagt das Pferd. »Wir liegen am dritten Tag im Mülleimer«, überlegen sich die Katzen. »Und wir Bausteine fliegen unters Bett oder in den Ofen, weil uns die Kinder nicht einräumen wollen.« Die bunte Eisenbahn, die all das mit anhört, bleibt vor Schreck stehen. Sie rührt sich nicht weiter, sie bockt. »Zu den Kindern fahre ich nicht.« Die winzigen Ziehenten ketteln sich selbst vom letzten Wagen ab und watscheln vor bis zur Lokomotive. »Hallo, Bummi«, ruft die Entenmutter, »wir fahren nicht mit zu den Kindern, sie sind böse.« »Ja, ja«, bellt und miaut, kakelt und kräht es aufgeregt aus allen Wagen. Bummi steigt aus. »Hey, ihr Angsthasen, bleibt sitzen, mit mir könnt ihr ruhig fahren, Die Kinder sind nicht böse. Sie sind meine Freunde. Hört mal, was sie von mir singen. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeuglande her. Und sein Fell war wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich: Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Nicht wahr, Kinder? Ihr enttäuscht meine kleine Eisenbahn und ihre Fahrgäste nicht. Sag mal, es ist doch schön, dass wir zusammen spielen und erzählen und singen. Wir können immer wieder von vorn anfangen. So oft ihr wollt, solange ihr Lust habt. Das sagt euch euer kleiner, wuscheliger Teddybärfreund Bummi.